Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr hattet einen guten Tag. Ja, heute ist bei mir irgendwie so ein kleiner Pechtag, muss ich sagen. Also jetzt nichts Schlimmes, aber jedes Mal, wenn ich mit Kimber rausgehe, heute regnet es. Und jedes Mal, wenn ich wieder nach Hause komme, regnet es nicht mehr. Dann scheint die Sonne, so wie jetzt gerade. Ganz verrückt. Also genau in dem Moment, wenn ich aus dem Haus gehe, Regen. Aber da kann ich auch keine Rücksicht drauf nehmen, wenn der große Bär sich bewegen will, dann muss er raus. Wenn er sich erleichtern muss, muss er raus. Dann muss ich auch durch den Regen durch. Das spielt dann keine Rolle. Aber mich wundert es wirklich. Jedes Mal, wenn ich rausgehe, regnet es. Jedes Mal, wenn ich wieder reinkomme, kommt die Sonne wieder raus. Wenn ich gleich wieder rausgehe mit ihm, regnet es wieder. Also es ist schon zweimal heute passiert. Und nachher muss man noch ein drittes Mal raus. Und ja, bin ich gespannt, ob es wieder regnet. Aber nach dem Gesetz der Serie und alle guten Dinge sind drei, wird es wahrscheinlich genau dann wieder regnen. Nur mal so am Rande. Ja, und jetzt, wenn ich das Video für euch gemacht habe, fahre ich. Ich kann es immer nicht lassen hier. Das ist alles. Mich konzentrieren. Also, wenn ich jetzt das Video für euch gemacht habe, dann fahre ich jetzt mal ins Gym. Heute ist Leg Day. Never skip Leg Day. Und das ist halt wichtig, dass man das oben auf ein solides Fundament baut. Und deswegen darf man nie die Beine vergessen. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos soll sein, meine Warnung an jeden jungen Mann unter 30. Das ist mir ein besonderes Anliegen, diese Warnung auch auszusprechen. Und zwar geht es darum, Finger weg von Cougars und Finger weg von MILFs, gerade wenn du ein junger Mann bist. Das hat folgenden Hintergrund. Ich muss einmal kurz auf den SMV zu sprechen kommen. Also ein junger Mann unter 30 hat in der Regel einen sehr niedrigen SMV. Er hat in der Regel einen sehr niedrigen sozioökonomischen Status. Er hat sehr wenig Erfahrung. Er ist noch nicht in seiner Männlichkeit voll im vollen Saft, sage ich mal. Das kommt dann irgendwann jenseits von 30. Das ist auch der Grund oder die Erfahrung, die viele junge Männer im jungen Alter machen müssen, dass die Mädels dann doch eher mit Männern in meinem Alter, in ihrer Prime, dann lieber in ihren Sportwagen steigen und ja, mit ihm mit nach Hause gehen oder mit ihm irgendwelche Dinge machen, von denen der junge Mann erstmal nur träumen kann. Das hat genau mit diesen Dingen zu tun. So, jetzt ist es so. Dadurch, dass man jetzt diesen geringen SMV hat, also diese geringe, so gering nachgefragt wird, in der Regel in dem Alter von unter 30, und da eher zugucken muss, wie die Männer dann in ihrer Prime, und die männliche Prime ist irgendwo, sage ich jetzt mal, es geht nicht immer ums letzte Jahr, aber der Mann kommt so irgendwann so mit 33, 34, 35, so, dann ist er ein richtiger Mann, dann ist er groß, die Schultern, alles muskulös und hat auch Erfahrung, hat auch ein bisschen Geld in der Tasche, spielt ja alles ein bisschen zusammen. Dann kommt er in seine Prime und die hält so ungefähr, ich sag jetzt mal, die Prime des Mannes. Männer können sich noch ein bisschen länger ganz gut halten, aber die wesentliche Prime, und da gebe ich mich auch keiner Illusion hin, eines Mannes ist zwischen 35 und 45. Und da bin ich jetzt auch mittendrin. So, also ich muss mir keine Illusion hingeben oder mich keiner Illusion hingeben, wie die meisten Frauen das tun. Wenn ich 50 Jahre alt bin, bin ich in meiner SMV logischerweise einem 40-Jährigen oder einem 37-Jährigen unterlegen. Das ist völlig klar. Wenn der dann voll im Saft steht, der ist finanziell gut stabil, ist körperlich gesund und fit, dann kann ich rein von der SMV natürlich mit ihm nicht mehr konkurrieren. Und das ist einfach Realität unseres Menschseins. Und mit der muss ich mich dann auch quasi abfinden. Oder da gibt es auch nicht viel abzufinden. Aber das ist halt die Realität. Da tun sich die Frauen ein bisschen schwerer mit ihrer Prime, das zu akzeptieren, auch gerade wenn sie dann älter werden. Tun sich schwer, die Wall zu akzeptieren und tun sich überhaupt, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, Frauen hängen mit ihrer, also hängen ihrer körperlichen, ich will jetzt nicht sagen Degeneration, aber dem Älterwerden 10 Jahre hinterher. Also die werden ja von 18 bis, von 17 bis 30 werden die ja wirklich von den Männern quasi, den wird ja zugesimt ohne Ende. Und die sind dementsprechend verwöhnt. Die sind sowas von verwöhnt, dass sie alles hinterhergetragen bekommen, dass die Männer Schlange stehen, um sie zu haben und so weiter. Und dann merken sie plötzlich gar nicht, dass sie durch die Wall gegangen sind. Jetzt sind sie 35 und die merken nur ganz langsam, 38 werden die. Und dann kommt, dann dämmert es denen erst ganz langsam, dass sie nun nicht mehr in ihrer Prime sind. Die glauben immer noch mit 37, die können immer noch, die sind genauso attraktiv. Die merken gar nicht, was passiert ist außen mit ihrem Körper, dass diese Attraktivität halt massiv nachgelassen hat. Das war ja meine Ex auch so, die ist genauso arrogant noch wie mit 38, wie mit 28. Nur langsam setzt halt die Realität ein und deswegen sage ich, die hängt ihrer Entwicklung oder beziehungsweise ihrem Älterwerden 10 Jahre vom Geist hinterher. vom Kopf denkt, die ist immer noch genauso attraktiv wie mit 27 und so verhält die sich auch, hat aber nichts mehr mit der Realität zu tun. Und ich bin da als Mann natürlich, ich bin da fest verwurzelt in der Realität, heißt für mich, ich weiß genau, wo ich stehe, wo ich bin, wo ich nicht bin, ist, finde ich, auch überhaupt nicht schlimm. Also ich finde überhaupt nicht schlimm anzuerkennen, dass es so oder so ist. Das tut mir jetzt irgendwie so, an solchen Wahnvorstellungen leide ich halt nicht. Ich kann halt anerkennen, wenn einer besser ist, wenn einer schlechter ist, kann ich es auch anerkennen und so weiter. Ich sehe halt die Zusammenhänge, wie sie sind. Ja, zurück zu diesem MILF und Cougar-Ding. Jetzt ist das natürlich so, eine MILF brauche ich auch nicht erklären. MILF ist hinlänglich bekannt, aber eine Cougar ist, kommt aus dem amerikanischen Sprachgebrauch und ist ein Slang-Ausdruck für eine Frau, die Vollkontakt oder eine Beziehung mit einem wesentlich jüngeren Mann möchte. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum sollte sie das wollen? Also ich sage jetzt mal eine Frau, die 38 ist, ich kenne auch so eine Cougar, die hat tatsächlich einen 20-Jährigen. Oder ich hatte das in meinen Kunden auch schon, wenn sie signifikant älter ist als er, also 10 Jahre älter beispielsweise, dann hat die Frau die Führung. Also eigentlich möchte die Frau auch einen Mann, also die Cougar möchte normalerweise einen Mann in ihrer Prime, also einen Mann so wie mich jetzt zum Beispiel, der finanziell stabil ist, der erfahren ist und der natürlich auch in seiner Attraktivität von seinem Äußeren wirklich auch in seiner Prime ist. Das ist das, was sie eigentlich möchte. Aber aufgrund meiner Erfahrung und die der junge Mann dann auch noch machen wird, also auch du als junger Mann wirst irgendwann ich sein oder so erfahren sein wie ich, das ist überhaupt gar keine Frage. Nur jetzt halt nicht. So. Und jetzt ist natürlich das Ding, dass diese Frau möchte jetzt eigentlich den Mann in seiner Prime haben. So. Den kann sie aber nicht mehr haben, weil der erfahrene Mann wie ich jetzt, der jetzt zwischen 35 und 45 schon dieses ganze Beziehungsgame durch hat, der weiß, welches Baggage sie mitbringt, welche Manipulation sie an den Tag legt, welche Probleme sie verursachen, was sie eigentlich genau von mir will. Und zwar meine Verpflichtung, meine Ressourcen und am Ende des Tages möchte sie, dass ich ihr zuarbeite. So. Aber ich möchte nichts weniger im Leben als das. So, das heißt, sie bekommt von mir, ich werde mich ihr nicht verpflichten, ich werde mich nicht um ihre Kinder kümmern, ich werde ihr keine Ressourcen zukommen lassen, keine Zeit, keine Aufmerksamkeit, gar nichts, weil ich weiß, ihre besten Jahre sind einfach vorbei. So, ich weiß, sie ist jetzt beispielsweise 38, diese Cougar, die ich beispielsweise kenne, die den 20-Jährigen hat. So, ich weiß, dass sie gerade noch von der Grenze, von der MILF zu einer GILF ist. Also was kann ich da jetzt als Mann, das spricht mich jetzt überhaupt nicht an. So, weil meine Biologie, ich bin in meiner Prime, richtet sich nach Frauen in ihrer Prime. Und das ist jetzt halt die 21-Jährige. So, die will ich. So, jetzt kann diese MILF oder diese Cougar, ich nehme jetzt mal das Beispiel, dass sie 38 ist, hat auch Männer, die wiederum diese Frau wollen. Nur diese Männer sind 50 aufwärts. Die gucken wieder runter und sagen, okay, die ist doch noch jung, die ist für diese Männer wiederum attraktiv und das ist auch nichts Schlimmes, das ist einfach die Dynamik, die sich ergibt und diese Männer finden jetzt die 38-Jährige, der 55-jährige Mann, der möchte gerne die 38-Jährige haben und sagt, das ist toll, das ist eine junge Frau, der Altersabstand stimmt wieder, es wirkt auf ihn wieder jünger aufgrund einfach seines Alters. Und das kann ich auch verstehen, mit 55 werde ich wahrscheinlich auch noch Zugriff zu den jungen Frauen haben, aber das hängt noch von mehreren Faktoren ab. Darauf will ich jetzt hier gar nicht eingehen. Aber ihr könnt das erstmal so als Faustformel nehmen. Der 55-Jährige hat natürlich Interesse an der 38-Jährigen. Für ihn ist das in der Regel wieder ein junges Mädchen oder eine junge Frau. Die 38-Jährige will aber den 55-Jährigen nicht, weil sie sagt, das ist für mich ein alter Mann. So, die möchte normalerweise mich haben. Mich kriegt sie aber nicht, den Älteren will sie nicht. So, mich kann sie nicht mehr manipulieren, das funktioniert nicht bei einem Mann in meinem Alter, der meine Erfahrung gemacht hat und der selber jetzt, der selber Alpha ist, der selber das Gleiche vorhat, was sie vorhat. Also ich will Dominanz ausspielen, ich will meine Frau dominieren, ich will ihr sagen, wo es lang geht, ich mache keine Kompromisse und so weiter. Das ist aber nicht kompatibel mit der 38-jährigen Cougar. So, die ist selber eine Fee-Fail, die will sich selber nichts sagen lassen, die will selber die Kontrolle übernehmen. Gut, und die ist natürlich auch schon scheidungserfahren, die ist quasi schon ein Veteran, die hat schon 2 Kinder oder 3, die hat schon eine Scheidung hinter sich, die hat dem Mann schon das Haus, das Geld und so weiter alles abgenommen, bekommt Unterhalt, so, und eine solche Veteranin, das ist eine wahnsinnige rote Flaggen, würde ich natürlich nicht akzeptieren, so. Und dadurch, dass sie natürlich auch noch Vollkontakt haben will, aber auch so fehlindoktriniert ist, dass sie auch die Führung nicht mehr abgeben kann, sucht sie sich jetzt was Jüngeres. So, jetzt nimmt sie den jüngeren Mann. Den kann sie beeindrucken, weil sie hat jetzt all das, was der junge Mann noch nicht hat. Sie hat das Haus, was sie natürlich nicht erwirtschaftet hat, aber soweit kann der junge Mann nicht denken. Sie hat das Haus, sie hat Autos, sie hat finanzielle Ressourcen, sie hat aber auch zwei Kinder, sie hat eine Menge Baggage und sie hat eine Menge, sie hat eine Menge Runden auf dem Karussell gedreht. Soweit, das kann der junge Mann auch nicht überblicken. Und jetzt ist sie natürlich, gibt sie diesem jungen Mann, der jetzt meinetwegen 22 ist, 20 ist, 25 ist, dieses Gefühl, was dieser junge Mann nie hatte von einer Frau, dass sie ihn so begehrt. Aber das ist nur Manipulation. Das heißt, sie legt sich jetzt richtig ins Zeug. Sie gibt ihm Vollkontakt, den er im Leben auf diese Art und Weise noch nicht gehabt hat. So, sie macht ihn also in dem Bereich wahnsinnig, stellt sie ihn zufrieden. Und der junge Mann, der jetzt, ich sag mal, sein Geist ist durch den hohen Testosteronspiegel getrübt und es mangelt ihm natürlich an Voraussicht aufgrund einfach mangelnder Erfahrung. So, und dieser Mann ist jetzt gewillt, diese Frau ist natürlich begeistert, was die im Bett, was sie da alles kann mit ihrer Zunge und was sie da für eine Performance hinlegt und wie sie sich da verrenkt und wie sie sich da Mühe gibt. Das hat dieser junge Mann noch nicht zuvor erlebt und sagt, mein Gott, so eine erfahrene Frau oder so eine Frau in dem Alter findet sie immer noch attraktiv, weil es gibt welche, die sind immer noch attraktiv, sind wie gesagt an der Grenze von MILF zu GILF jetzt irgendwann, in den nächsten 5 Jahren kippt die um, die haben auch schon graue Haare, musst du mal drauf achten, wenn der Ansatz, der ist nicht mehr in Originalfarbe, der ist dann grau bei einer 38-Jährigen, deswegen kann die gar keinen Ansatz mehr wachsen lassen, die muss sofort hin zum Friseur, aber gut, das soll gar nicht das Thema sein. Sie manipuliert also den Mann, den jungen Mann mit Vollkontakt und zieht den in ihren Frame. So, ist der junge Mann da erstmal drin, zieht möglicherweise sogar noch bei ihr mit in das Haus, übernimmt sie die totale Kontrolle. Er wird finanziell dominiert, er wird in seiner Zeit dominiert von ihr, sie gibt ihm alles vor, wann er auf die Kinder aufzupassen hat. Das heißt, für ihn ist das Einziehen bei ihr der maximale Freiheitsverlust, für sie wird das der maximale Freiheitsgewinn. Und das kehrt sich also alles um. Dann gibt es immer weniger von dem Vollkontakt, dann gibt es immer weniger von diesen angenehmen Seiten. Und bei dem Fall, den ich kenne, ist das sogar so, der junge Mann war natürlich in seiner Findungsphase mit 20 Jahren, der wusste noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Also hat sie mit 38, sie ist natürlich schon rumgekommen, hat schon einige Runden auf dem Karussell, ist natürlich erfahren und hat natürlich auch Kontakte in alle Welt, war auch Geschäftsfrau und oder beziehungsweise Anhängsel, Geschäftsmann, Anhängsel, Geschäftsfrau, wie auch immer man das definieren möchte. Und hat natürlich dann für den jungen Mann, den möchte sie natürlich wieder im öffentlichen Dienst haben, nicht in der Freiheit. Also hat sie für ihn bei der Stadt Hannover, bei der Stadtreinigung und Grünpflegeabteilung, ich weiß gar nicht, wie genau das heißt, hat sie für ihn im öffentlichen Dienst eine Stelle aufgetan. So, die haben ihn dann auch eingestellt. Er wurde gar nicht mehr gefragt. Sie hat ihn dort beworben. Sie hat ihm die Stelle vermittelt. Er hat nur noch gemacht, was sie sagt, um finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen zu können für ihre Bedürfnisse, für ihre Kinder, für ihre Freizeit, für ihre Unterstützung. Da fließt das Geld jetzt rein. So, das kann diesem jungen Mann passieren. Und in dem Fall, den ich hier gerade schildere, ist das sogar so, dass ich die Frau sehr gut kenne. Und ich habe zu ihr gesagt, ey, was du da machst, sag ich, wenn du mit dem fertig bist, sag ich, der wird nie wieder der gleiche sein. Sag ich, du hast den völlig am Ende, wird völlig fertig sein mit der Welt. Das ist absolut gefährlich. Und da hat sie sogar zu mir zugegeben am Telefon gegenüber, ja, mir geht's nur ums Überleben, hat sie zu mir gesagt. Also das ist dann so ein ehrlicher Moment, so ein Magic Moment of Truth, den der normale Mann gar nicht bekommt. Und dieser junge Mann, der weiß gar nicht, was ihm geschieht. So, ich habe auch gesagt, normalerweise müsste ich dem sagen, also wenn ich dem Tipp geben würde, habe ich zu ihr gesagt am Telefon, wenn ich dem Tipp geben müsste dem jungen Mann, dann würde ich sagen, steig in dein Auto, gib Gas, fahr one way, dreh dich nicht um, komm nie wieder zurück. Und das habe ich ihr so gesagt, ja, sagt sie, und dann hat sie gemerkt, dass ich das ganze Spiel durchschaut habe und seitdem haben wir keinen Kontakt mehr. So, sie hat sich nie wieder bei mir gemeldet, weil sie weiß, wie ich darüber denke und dass ich das auch so klar kommuniziert habe. Und gesagt, normalerweise müsste ich ihn warnen, was da auf ihn zukommt. Hat den Kontakt sofort mit mir abgebrochen. Auf gar keinen Fall darf ich ihren Plantagensklaven nehmen. Und das ist genau diese Gefahr mit diesem jungen Mann. Oder auch bei der Immobilienbranche, was ich da gesehen habe, wenn die signifikant vom Altersunterschied haben. Der Mann ist 10 Jahre jünger als die Frau, der Mann ist 27, sie ist 37. So, da ist die nächste Gefahr, wenn die noch keine Kinder haben, dann wollen die haben Torschlusspanik, die wollen schwanger werden. Der junge Mann, der weiß das gar nicht, was das im Long Run für Konsequenzen für ihn erzeugt, wenn er jetzt diese MILF auf der Kante zur GILF noch auf dem letzten Meter schwängert. Die wird er nie wieder los. Die wird ihm bis ans Ende seiner Tage auf den Geist gehen. Deswegen, ich kann es jedem jungen Mann nur raten, Augen auf, wach sein, Finger weg von der MILF, Finger weg von der GILF. Das ist nur mein wohlgemeinter Rat. Ich könnte das ewig ausführen, weil das ist eine Tiefe von Tragweite, die da entstehen kann. Es ist auch keine Leistung, so eine Frau zu bekommen, weil die sind halt wirklich dann verzweifelt. Wenn die 37, 38 sind, Frauen können nicht alleine sein, können alleine ihre Dinge in der Regel nicht handeln, brauchen immer Support, brauchen Unterstützung vom Mann, brauchen Ressourcen und so weiter. Wie gesagt, den Älteren, ganz Älteren wollen sie nicht. Der in meinem Alter will sie nicht, also bleibt ihr nur noch der junge, unerfahrene Mann, den sie sich dann nach ihren Vorstellungen formt. Das ist aber für den jungen Mann, da bleibt eine Seele, geht am Ende dabei drauf, und das ist die des jungen Mannes. Und diese Warnung wollte ich an dieser Stelle mal aussprechen. Natürlich, hast du das Telefonieren gehört? Großer Bär, ist nix. Ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Ich kümmere mich jetzt um den großen Bären und ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Kimbi, darf ich das noch zu Ende sprechen? Lasst mir einen Daumen hoch da. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Abos, Männer. Und wir sehen uns morgen. Ich danke euch. Tschüss.